Die Post und die Musik. Song über Köllerbach. Ja. Da sind die Leute noch Himmeltraum. Da wird noch mit Beton gebaut. Im Winter wird noch Salz geschraut. Da wo ich wohn. Da sind die Leute noch Himmeltraum. Da wird noch mit Beton gebaut. Im Winter wird noch Salz geschraut. Da wo ich wohn. Sankt Salz wird Auto stets geputzt. Ach, die Ohren sind immer fein gestutzt. Alles ist sauber, alles ist rein. Und wenn du nicht aufpasst, dann krieg ich ihn rein, dann wo ich wohn. Da macht man so, als ob nix wär. Doch hin am Vorhang, da kommt man schwer. Nach dem, was der Anna also hat. Wer zu dem kommt, was der so macht, das wo ich wohn. Da glaubt man noch, was der Minister sagt, da ist Abrissung noch verrat. Solange im Garten nichts kein Gau passiert, laufe Konsum weiter wie geschmiert, das wo ich wohn. Von dem, was wirklich wichtig ist, da fehlt man nicht! Von dem, was wirklich ist!